Kundgabe 5065. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.02.1951. Die ewige Liebe. Begründung der Offenbarungen. Erkennet den, der zu euch spricht, als die ewige Liebe selbst, die sich euch kundgibt, um euch zu helfen. Zweifelt nicht daran, ihr Zuhörer, dass ich selbst unter euch weile im Wort, sondern bedenket, dass eine überaus große geistige Not mich veranlasst, mich euch zu offenbaren, dass ihr selbst in dieser Not euch befindet, weil es kurz vor dem Ende ist. Ihr wandelt völlig sorglos durch euer Erdenleben und kümmert euch nicht darum, was mit eurer Seele geschieht nach dem Leibestode. Ihr sorgt euch nur um euer irdisches Leben und um die Erhaltung und das Wohlbehagen des Körpers, der vergänglich ist. Doch des Unvergänglichen in euch achtet ihr nicht. Wüsstet ihr um die entsetzlichen Folgen eurer Einstellung, dann würdet ihr auch begreifen, wie groß die geistige Not ist. Und ihr würdet es auch verstehen, dass ich euch helfen will, aus ihr herauszufinden. Darum suche ich, euch durch Offenbarungen vorzustellen, welchem Schicksal ihr entgegengehet. Ich suche euch verständlich zu machen, warum die Auswirkung eurer falschen Einstellung nicht anders sein kann, als ein überaus qualvoller Leidenszustand im Jenseits oder gar eine Neubannung in der festen Materie. Ich suche euch durch Offenbarungen von meinem ewigen Heilsplan in Kenntnis zu setzen, auf dass ihr verstehet, warum alles ist und dass nur euer ewiges Seelenheil angestrebt wird von meinem Willen. Ich selbst komme zu euch und offenbare mich, weil ihr mir anders keinen Glauben schenket, weil ihr euch menschlich verstandesmäßig nicht den Zusammenhang erklären könnet und auch wiederum menschlicherseits nicht wahrheitsgemäß belehrt werden könnet. Mich aber sollet ihr erkennen, wenn ich zu euch spreche, wohl durch Menschenmund, der aber nur mein Werkzeug ist, dessen ich mich bediene und selbst zu euch rede, weil es nötig ist. Denn es ist nicht mehr viel Zeit bis zum Ende. Und gerade in der letzten Zeit wird euch mein Gegner stark bedrängen und euch von dem rechten Erkennen, von der Wahrheit abzulenken suchen, auf dass ihr völlig erblindet im Geist und sicher dem ewigen Verderben entgegengehet. Und weil die Nacht um euch so entsetzlich dunkel ist, zünde ich allerorten ein Lichtlein an, um das Dunkel zu erhellen. Und wer dem Licht zustrebt, wer sich seiner Wirkung nicht entzieht und es flieht, der wird erleuchtet werden im Geist. Ihm wird die Wahrheit offenbar werden und die große geistige Not ist für ihn behoben. Darum offenbare ich mich euch immer wieder, und ihr sollet es glauben, dass ich es bin, der zu euch spricht. Euer Schöpfer und Vater von Ewigkeit, dem ihr als meine in Gefahr schwebenden Kinder am Herzen liegt und denen ich darum helfen will, ehe es zu spät ist. Und wenn ich euch zur Liebe ermahne, so könnet ihr sehr wohl erkennen, dass die ewige Liebe selbst zu euch spricht. Denn mein Gegner würde wahrlich nicht die Menschen anhalten, das Grundgesetz der Liebe zu erfüllen, das er selbst übertreten hat und dem er sich grundsätzlich widerstellt. Nur von mir geht die Liebe aus und zu mir führt immer wieder die Liebe zurück. Also wird euch mein Gegner nicht zu mir selbst hindrängen, indem er euch die Liebe lehrt. Und so lasset alle Zweifel fallen und glaubet es bedingungslos, dass nur die ewige Liebe zu euch redet, wenn die Worte gut und voller Weisheit sind, wenn sie euch veredeln und euer Denken mir zuwenden, der ich, euer liebevollster Vater bin von Ewigkeit. So euer Herz berührt wird von meinem Wort, dann habet ihr das sicherste Zeichen, meiner Gegenwart und auch das Recht und die Pflicht zu glauben, was euch durch meine Offenbarungen verkündet wird. Denn ich bin auch die ewige Wahrheit, das Licht von Ewigkeit, das in alle Herzen erstrahlet, um den Fürsten der Finsternis daraus zu verdrängen. Ich will als Retter in geistiger Not zu euch kommen, und ihr sollet mir den Eintritt in euer Herz nicht verwehren. Ihr sollet mir die Tür weit öffnen und das strahlende Licht hineinfallen lassen. Ihr sollt die Nacht vertreiben und einem hellen Tag entgegengehen. Ihr sollet durch meine Offenbarungen zu mir finden und an jeder geistigen Not enthoben sein. Amen.